Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben, zählt Lana Del Rey mit zu den bedeutendsten Sängerinnen der modernen Musik. Lana ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die 1985 als Elizabeth Wooldridge Grant in New York City geboren wurde. Sie wurde 2011 mit ihrem Song Video Games und dem dazugehörigen Album Born to Die international bekannt. Ihr Musikstil kombiniert Elemente aus Pop, Barock-Pop, Indie, Alternativrock und Hip-Hop und zeichnet sich durch melancholische, oft nostalgische Themen aus. Lana ist bekannt für ihre markante Stimme und ihre filmische Ästhetik, welche oft mit Themen wie Verlust, zum Beispiel Summertime Sadness, Kiss me hard before you go. Summertime Sadness. Oder Liebe wie Young and Beautiful. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Zu tun haben. Ihre wichtigsten Alben sind Born to Die, Ultraviolence und Norman Fucking Rockwell. Diese Alben markieren ihre wichtigsten Meilensteine in ihrer musikalischen Entwicklung und festigen ihren Status als eine der prägendsten Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts. Lana Del Rey ist nicht nur eine Sängerin, sondern jemand, der mit ihrer Musik Gefühle und Geschichten rüberbringt, die einen berühren. Und genau das macht sie so besonders.